ARD. Am 29. Mai, nachts um 11 Uhr. Zur gleichen Zeit also, als ich in einem kleinen Restaurant in der Rue Saint-Père zu Abend aß, setzte sich ein ungefähr 25-jähriger Algerier, dessen Namen ich nie erfahren habe, an einen Tisch, der vor einem Café in der Rue Mange stand, um auf meinen Freund Pierre Grange zu warten. Der junge Algerier hatte sich das Café sorgfältig ausgesucht. Er konnte von seinem Platz aus die Kreuzung der Rue Mange, Rue Cardinal Lemoine und der Rue de Boulanger, in der Pierre wohnte, und den Ausgang der Metrostation Cardinal Lemoine kontrollieren. Er trug nichts bei sich als drei neue 10.000-Franc-Noten, die er von dem Agenten einer französischen Faschistenorganisation erhalten hatte. Sie steckten in einem abgegriffenen dünnen Lederetui in der Brusttasche seines schwarzen Buschhemds. In der rechten Hosentasche hatte er etwas Silbergeld und ein Päckchen Zigaretten. Außerdem befand sich in einer länglichen Tasche, die er sich selbst an die Innenseite des rechten Beins seiner braunen Manchester-Hose genäht hatte, ein Messer mit einem 25 cm langen Stichel, der vierfach gerillt war. Ein Stilett also, das in einer fast nadelscharfen Spitze endete. Wie alle jungen Nordafrikaner war er für unsere Begriffe unglaublich mager. Schmal, sehnig, klein und dunkel saß er vor dem Café. Er hatte sich einen Pinard bestellt und sofort bezahlt. Die weiße Zigarette leuchtete in seinen braunen Händen. In sich zusammengesunken, vollkommen ruhig und ein wenig schmutzig, saß er da und wartete. Ehe er hierher gekommen war, hatte er vom Boulmich aus, von einem der großen Fabien-Cafés, mit dem Agenten telefoniert und erfahren, dass mein Freund Pierre im Dömago saß. Der Agent hatte gemeint, es könne spät werden, bis Pierre Grange nach Hause käme. Also wartete der Algerier gleichmütig. Natürlich hatte ich von seiner Existenz keine Ahnung, während ich in dem Lokal in der Rue Saint-Père saß, ein Schnitzel, Pommes frites und Salat aß und dazu die neueste Ausgabe der New York Herald Tribune las. Aber nach allem, was dann in dieser Nacht geschah, kann ich mir die Warterei dieses gekauften, dreckigen kleinen Subjekts ohne weiteres vorstellen. Gerade als ich mit dem Essen fertig war, kurz nach 11 Uhr also, begannen draußen die Autos zu hupen. Wir, das heißt die 4 oder 5 Gäste, die in dem Restaurant saßen, und der Wirt, horchten auf, denn in Paris ist nachts absolutes Hubverbot. Die Autos hupten alle das gleiche Signal. 2 lange und 3 kurze Töne. Der Wirt ging zur Türe, blickte auf die Straße und sagte: »Eine Demonstration.« Ich bezahlte, klemmte mir die Zeitung unter den Arm und ging hinaus. Die Luft draußen war schwül. Am Abend des gleichen Tages, des 29. Mai, genau gesagt um 19.26 Uhr, fuhr der lange alte Citroën des langen alten Generals in den Hof des Élysée-Palastes ein. Durch jenes Tor, das nur für den Besuch ausländischer Staatsoberhäupter geöffnet wird. Genau 24 Stunden vorher hatten zwischen dem Platz der Republik und der Bastille 350.000 Menschen dagegen protestiert, dass dieser Besuch Wirklichkeit würde. Einer der Diener des Präsidenten der Republik öffnete die Wagentüre, aber der General stieg noch nicht aus, sondern er beugte sich ein wenig vor und fragte seinen Chauffeur: »René, wie lauten die neuesten Parolen?« »De Gaulle ins Museum«, sagte der Chauffeur. »Das hassen Sie am meisten an mir«, dachte der General, »dass ich nicht in Ihre Zeit passe. Sie begreifen nicht, dass die Zeit sich dem anpasst, der sie macht. Aber ich werde ein König in Frankreich sein.« Übrigens hat sich seit der Zeit der Könige gar nichts geändert. Die Könige Frankreichs stehen immer zwischen den Hugenotten und der Liga, zwischen der freiheitlichen Opposition und den militärischen Bandenführern. Die Hugenotten erwarten die Bartholomäusnacht von mir. Aber ich bin kein blutjunger König, der einen eisgrauen protestantischen Admiral ermorden lässt. Ich bin selber eisgrau und ich achte diesen kleinen Juden, der gestern die Massen über die Bastille geführt hat. Er ist es gewesen, der die Ehre Frankreichs in Indochina gerettet hat. Er ist unter seinen Leuten sicherlich genauso allein wie ich unter den meinen. Dennoch muss ich ihn bekämpfen. Der Papst kann kein Ghibelline sein. Aber den Häuptern der Liga werde ich die Güter entziehen lassen. Und weiter? Fragte er. Er bemerkte, dass sein Chauffeur eine Sekunde zögerte. Los, René, ich will wissen, was man über mich sagt. Der Chauffeur sagte, die Giraffe in den Zoo. Er blickte in den Spiegel, aber er konnte keine Bewegung im Gesicht des Generals erkennen. Ein dummes Wort, dachte der General. Es kann unmöglich von dem klugen kleinen Juden kommen. Der kleine Jude musste wissen, was begann, wenn man damit anfing, Giraffen in den Zoo zu sperren. Wenn man alte, lange Generale einsperrte, dann sperrte man auch kluge, kleine Juden ein. Dann sperrte man bald alle ein, die nicht in die Zeit passten. In diese Zeit, dachte der General verächtlich, während er endlich ausstieg. Trotzdem bin ich natürlich zu groß. Er empfand seinen langen Körper als eine Last, während er die Treppe des Palastes emporstieg. Er hat wirklich etwas von einer Giraffe, dachte der Chauffeur bewundernd, während er zusah, wie sich sein General, am Ende der Treppe angekommen, zu dem Präsidenten der Republik hinabbeugte, der dort oben schon eine Weile gewartet hatte. Originalmanuskriptseiten von Prousts »À la recherche du temps perdu« in den Schaufenstern der Librairie La Une. Dazu Korrekturfahnen mit seinen Autorkorrekturen. Er hat an den Rändern ganze Abschnitte neu hinzugeschrieben. Gegenüber in der Montana Bar der amerikanische Smart Set des 6. Arrondissements. Hauptsächlich elegante Schwule. Juliette Greco, Schatten auf den unteren Lidern brillanter Mädchen. Die seriöse Journal im Le Village. Milchkaffeefarbener Halbnegerin in brauner Lederjacke, nur die Schenkel leuchtend in auf die Haut geklebten weißen Hosen, von drei Männern begleitet. Kenny Clark am Schlagzeug im Club Saint-Germain-des-Prés mit einem französischen Meisterpianisten vor 5 Gästen. Die Flasche Coca-Cola zu 1000 Francs. Sartres Wohnung, Ecke Rue Bonaparte, ist hell erleuchtet. Der De Magot-Kiosk funkelnd wie ein Juwel in der blauen Nacht aus schwankenden Straßenlaternen. Marianne legt ihren Kopf unter die Guillotine und löst selbst das Fallbeil. Die Karikatur des Punch als Titel der neuesten Expressausgabe. Tomatenrotes Alfa Romeo Cabriolet in der Rue Saint-Benoît eingekeilt. Grüne Getränke, weiße Getränke, grüne Getränke, auf den Tischen in der taubenblauen Nacht aus gelben Kaffeehausscheiben, aber die Häuser und die Kirche von Straßenlaternen überflackert, samt braun und gefiedergrau. Die Oberfläche von Paris entspricht der Tiefe von Paris. Arthur Adamow geht bekümmert den Boulevard entlang, im Gespräch mit Martin Flinker. »Was wollen Sie?«, sagt der 70-jährige Buchhändler, einer der Gejagten des Jahrhunderts, zu Adamow. Man kann gar nicht genug historische Ereignisse erleben. Sie erinnern sich doch, Fayard, dass ich mit Chabon Delmas in Algerien war. Jetzt, wenn Sie es sagen, erinnere ich mich, Grange. Das war in der Zeit, als Chabon Delmas Verteidigungsminister unter Gaillard war. Ganz recht, vor 3 Monaten. Also im Frühjahr waren Sie in Algerien? Im Februar. War es eine hübsche Reise? Fayard, ich habe Sie nicht um eine Unterredung gebeten, um Ihnen zu erzählen, ob der Februar in Algerien ein hübscher Monat ist oder nicht. Sondern? Haben Sie schon einmal den Namen Léon Delbecq gehört? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Grange? Ich habe nur gefragt, weil man den Namen Delbecq so wenig in der Pariser Presse liest. Man weiß, dass Delbecq den Putsch in Algier vorbereitet hat, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Ich kann es ihm nachweisen. Ach. Sie scheinen nicht gerade wild auf Informationen zu sein. Grange, Sie machen sich falsche Vorstellungen vom Journalismus. Aber schießen Sie mal los. Ich hatte auf der Reise Gelegenheit, Delbecq kennenzulernen. Überall, wo wir hinkamen, hielt Delbecq Geheimkonferenzen mit den örtlichen militärischen und zivilen Beamten ab. Der Minister hielt eine offizielle Rede, während sein Assistent inoffizielle Anweisungen gab. Grange, machen Sie es doch nicht so spannend. Ich weiß bereits seit 5 Minuten, dass Sie mir den Nachweis von Delbecqs Tätigkeit fix und fertig servieren wollen. In der Tat, Fayard. Ich habe eine genaue Aufstellung über fast alle Zusammenkünfte Delbecqs mit den Namen aller Beteiligten gemacht. Und was soll ich also tun? Die Liste veröffentlichen. Was versprechen Sie sich davon? Aber ich bitte Sie, die Liste ist der exakte Nachweis für die Vorbereitung des Putsches von langer Hand. Welche Hand meinen Sie? Sie stellen merkwürdige Fragen. Alle Eingeweihten wissen, dass Delbecq der Vertrauensmann von Jacques Soustelle ist. Und jeder Mensch in Frankreich weiß, dass Soustelle der politische Einpeitscher de Gaulle ist. Meine Liste wird beweisen, dass der General selbst die Aktion gegen die Republik hat vorbereiten lassen. Ich werde Ihre Liste nicht veröffentlichen, Grange. Und warum nicht? Weil wir soeben in der Redaktion beschlossen haben, der Giraffe eine Chance zu geben. Sie meinen, dass Sie sich zum Opportunismus entschlossen haben? Also nehmen wir mal an, Grange, die Veröffentlichung Ihrer Liste hätte die Wirkung, die Sie sich davon versprechen. Was wäre die Folge? Das kann man sich doch sehr leicht vorstellen. Der Mythos de Gaulle wäre zerstört oder sagen wir, leicht beschädigt. Richtig, und genau das ist es, was wir nicht wollen. Wenigstens jetzt nicht. Interessant. Ich habe Sie noch nie für die Mythenpartei ergreifen hören, Fayard. Der Mythos spielt eine objektive Rolle in der Politik. Aber wenn man ihn entlarven kann... Er muss sich selbst entlarven. De Gaulle muss seine Legende selber zerstören. Und wenn er uns diesen Gefallen nicht tut? Dann ist sein Mythos echt. Sie meinen, dann wäre de Gaulle ein Ehrenmann? Wir müssen ihm die Chance geben, zu beweisen, dass er einer ist. Obwohl meine Liste beweist, dass er bereits gegen die Regeln der Ehre verstoßen hat? Es besteht die Möglichkeit, dass er ein Spiel mit hohem Einsatz spielt. Ein Spiel für uns. Ein Spiel gegen die Delbecq. Aber das ist eine Illusion. Und wenn es keine wäre... Dann wäre alles falsch gewesen, was Sie und Ihre Zeitung bisher vertreten haben. Ihr Gerede von Demokratie und Volksherrschaft, von der Bedeutung des allgemeinen Wahlrechts und von der Durchschaubarkeit der Politik. Dann wäre Politik das, was Ihre konservativen Gegner lehren. Eine Sache von Personen, eine Folge von Affären zwischen Cliquen, die alle Entscheidungen schon getroffen haben, ehe der Bürger, Ihr Bürger, verjahr. Auch nur den Schatten einer Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Gewiss, ihm bleibt es, die Wasserversorgung von Bordeaux zu finanzieren oder nicht zu finanzieren, aber die Entschlüsse des Generals de Gaulle finden ohne ihn statt. Ja, Sie haben ganz falsche Vorstellungen von der Rolle der öffentlichen Zustimmung oder Ablehnung, Grange. Ich lerne eben, dass das öffentliche Votum offenbar dazu bestimmt ist, immer zu spät zu kommen. Es bereitet auch manchmal vor, dass de Gaulle an die Macht gelangen kann, ist die Folge eines öffentlichen Votums. Vor dem Sie kapitulieren, dass Ihr Blatt vielleicht selbst manipuliert hat. Was wollen Sie? Wir respektieren das Votum. Wir stellen uns niemals gegen Entwicklungen, die nicht aufzuhalten sind. Wir halten innerhalb der Entwicklungen unsere Prinzipien aufrecht. Unsere Auffassung von Freiheit und Menschenwürde. Phrasenverjahr. Sie sind noch nicht 30, ich bin 50. Sie können mich ruhig beleidigen, Grange. Das werde ich auch. Von jetzt an werde ich Sie und Ihresgleichen ununterbrochen beleidigen. Es wird Ihnen nichts helfen. Übrigens, warum gehen Sie mit Ihrer Liste nicht zu Ihrem Freund Sartre oder zur Humanité? Sie wissen sehr genau, dass sie dort nicht 10% der Wirkung hätte, die sie bei Ihnen ausüben würde. Sie müsste von einem so würdigen, so objektiven Blatt veröffentlicht werden wie Ihrem bürgerlichen Respektsorgan, Fayard. Sie haben natürlich recht. Sie sind intelligent, Grange. Sie haben das Zeug, sich in den Mechanismus der Macht einzuleben. Ich möchte Ihnen einen besseren Rat geben. Welchen? Verbrennen Sie die Liste. Verbrennen Sie sie nicht nur, vergessen Sie sie auch. So weit geht also Ihre Angst vor de Gaulle. Ich habe keine Angst vor de Gaulle. Vielleicht habe ich Angst vor den Delbecqs. Aber im Augenblick habe ich nur Sorge um Sie. Besten Dank. Sie haben ein sehr gefährliches Papier in der Tasche, Grange. Vielleicht wird es eines Tages ein wertvolles Papier sein, aber niemals wird es so wertvoll sein, dass irgendjemand dafür stirbt. Leben Sie wohl. Adieu, Verjahr. Während ich den Boulevard Saint-Germain entlang ging, kamen immer mehr Autos hupend auf der Fahrbahn aus Richtung Concorde. Sie hupten alle das gleiche Signal. Die ersten 5 Noten von Beethovens 5. Symphonie, die Winston Churchills und Charles de Gaulles Siegessignal während des Krieges gewesen waren, wie ich am nächsten Morgen in der Herald Tribune las. Aus ihr erfuhr ich auch, dass der Siegestaumel der Gaullisten in jener Nacht auf den Champs-Élysées ausgebrochen war. Ein spitzer Begeisterungsschrei. Ausgestoßen von Damen mit weißen Handschuhen, ein wildes Aufröhren junger Geschäftsleute. Die Revolution der Autofahrer, wie Penn Dennis im Observer trocken bemerkt hat. Die politische Geografie von Paris ist einfach. Auf den Champs-Élysées werden die Siege der Autofahrer gefeiert, in Saint-Germain-des-Prés wird ihnen widersprochen, in Ménilmontant herrscht Schweigen. Zu den 3 kurzen und 2 langen Tönen der Hubsignale sollte gedacht werden, Algerie française. Es war eine glatte Provokation des intellektuellen Bezirks. Alec hatte das Buch über seine Folterung durch die Fallschirmjäger geschrieben, Sartre hatte es kommentiert. Alecs Buch und Sartres Kommentar waren verboten worden. Der junge Mathematiker Audin war in der Folter der Paras gestorben. Und Saint-Germain-des-Prés stand an beiden Straßenrändern seines Boulevards und pfiff und schrie gegen die Autohupen an, dunkel sich bewegend vor den hellen Scheiben und den zuckenden Lichtreflexen seiner Cafés. Es ging auf 11:30. Ich steuerte durch die Tumulte den Dömago-Kiosk an, um nachzusehen, ob das gaullistische Plakat noch an der Rückseite hing. Aber es war abgerissen und lag zertreten und beschmutzt im Rinnstein. Um diese Zeit war es an der Kreuzung Rue Mange, Rue Cardinal Lemoine, wo der junge Algerier saß und auf meinen Freund Pierre wartete, schon ziemlich still. Ich sah Pierre vor dem Dömago sitzen, Solange neben ihm, und ging zu den beiden hin. Neben Pierres Tisch waren drei Amerikanerinnen auf Stühle gestiegen, um die Krawalle auf der Straße besser sehen zu können. Eine Lady von 40 Jahren, die gut in Form war und nach Geld roch, mit zwei ziemlich miesen Töchtern. Und ein paar junge Franzosen blödelten mit ihnen herum und riefen ihnen spöttisch zu, »Mesdames, die Revolution«, während die Kellner schon am Abkassieren waren. Der Patron und die Kellner des Dömago waren erfahrene Leute. Und auch ich bin ein erfahrener Mann. Ich habe ein paar kleine Straßenkampferfahrungen aus Deutschland und ich taxierte, dass die Polizei spätestens in einer halben Stunde da sein würde. Sie würde genau von der Linie Dömago hinüber zum Royal den Boulevard zu räumen beginnen und die Cafés mussten bis dahin ihre Läden dicht haben, sonst würden sie ein bisschen demoliert werden. Ich teilte Pierre meine Beobachtung mit, aber da erst bemerkte ich, dass er sehr still war. Er saß nachdenklich da. Ich fragte ihn, was los sei, und schließlich erzählte mir Solange von Pierres Gespräch mit Fayard. »Hör mal«, sagte ich zu Pierre, »Fayard hat aber recht, was die Gefahr betrifft, in der du schwebst. Was willst du dagegen tun?« »Fayard ist das Böse«, sagte Pierre, ohne meine Frage zu beantworten. »Nicht de Gaulle ist das Böse. Nicht einmal die Paras, die Alec gefoltert haben, sondern Fayard. Fayard oder die Taktik?« Die taktische Toleranz, die Technik des Kompromisses. Plötzlich ergriff er mich am Arm und rief, die Demokratie ist das Böse. Ich sagte, du spinnst. Erstens ist Fayard nicht die Demokratie und zweitens könnte Fayard in dieser Sache sogar recht haben. Demokratie ist eine Technik des Kompromisses. Natürlich nicht des faulen, sondern des schöpferischen Kompromisses. Aber Pierre unterbrach mich und sagte, ihr seid alle Friseure. Ich will meine Liste veröffentlichen. In diesem Augenblick ging es auf dem Boulevard mächtig los. Die Massen strömten auf die Fahrbahn und umzingelten die hupenden Autos. »Kommt«, sagte ich zu Pierre und Solange, »wir gehen bis zur Ecke Rue Dragon, da können wir seitlich abhauen, wenn die Polizei kommt.« Aber Pierre schüttelte den Kopf und blieb sitzen, und Solange natürlich mit ihm. Ich stand auf. »Wenn ich vor etwas Schiss habe, dann vor der Polizei. Ich habe mir dieses Gefühl in Deutschland angewöhnt. Und nach allem, was man von der Pariser Polizei hört?« Indessen hatte der junge Algerier, der auf Pierre wartete, seinen zweiten Pinard bestellt und bezahlt. Hinter ihm, im geöffneten Innenraum des Cafés, hörten der Wirt und ein paar späte Gäste die letzten Radionachrichten. Wenn es jemals einen Menschen gegeben hat, der nur einfach dasitzen konnte, ohne das Geringste zu denken, dann war der junge Algerier in jener Nacht dieser Mensch. Er wartete und dachte nichts. Er befühlte von Zeit zu Zeit sein Messer. Das Nichts und das Messer, von Radionachrichten umspült, warteten auf Pierre. Nachdem der Präsident der Republik den General gebeten hatte, die neue Regierung Frankreichs zu bilden, verließ der General den Élysée-Palast um 21.14 Uhr und begab sich zu dem Schriftsteller André Malraux, seinem engsten Berater und Vertrauten. Malraux, bis etwa 1937 das geistige Haupt der Linken in Frankreich, Teilnehmer am Cantoner Aufstand und am Spanienkrieg, während jener Zeit Verfasser von Schlüsselwerken des 20. Jahrhunderts, danach im politischen und literarischen Hintergrund mit kunstgeschichtlichen Studien beschäftigt, traf sich mit dem General in dessen Pariser Hauptquartier Rue de Solferino Nummer 5 und fuhr dann mit ihm zusammen zum Landhaus eines Freundes an der Marne. Kein Reporter vermochte dem Fahrer des Generals und der Polizeieskorte zu folgen. Die Nacht des 29. Mai war dunkel. Malraux, scharf und elegant wie immer, hörte de Gaulle zu. Sie saßen sich am Kaminfeuer gegenüber. Sie waren allein. Es ist vollkommen richtig, dass Sie die Stimmen der Sozialisten verlangt haben, sagte Malraux. Der General: Ich habe zu Mollet gesagt, gut, ich gehe in die Regierung, aber Sie gehen mit mir. Sie lächelten beide verächtlich, nachdem der Name Mollet gefallen war. Natürlich wissen Sie, dass es darauf ankäme, nicht Mollet, sondern Mendès-France in die Regierung zu nehmen, sagte Malraux. De Gaulle nickte. Ich habe Pierre Klostermann gebeten, bei Mendès-France zu sondieren, berichtete Malraux. Sie wissen, die beiden sind eng befreundet. Mendès-France war während des Krieges Oberleutnant in Klostermanns Staffel. Der General hörte mit Vergnügen den Namen des großen Jagdfliegers. Und wie ist das Ergebnis? Vorläufig noch negativ, antwortete Malraux. Es wird auch negativ bleiben, dachte Charles de Gaulle. Mendès-France kann alles akzeptieren, sogar meine Politik. Aber was er nicht akzeptieren kann, ist das Lothringer Kreuz. Mendès-France ist ein jüdischer Liberaler und ich bin ein katholischer Konservativer, also sind wir Feuer und Wasser. Aber Malraux, der den Marxismus und die Sakramente hinter sich hatte, dachte, wenn es eine Rettung gibt, eine Rettung vor den Schlägertrupps der Kommunisten und den Folterungen der Fallschirmjäger, eine Rettung vor der Machtlosigkeit der Parlamente und der Korruption der Presse, dann ist es das Bündnis der großen Konservativen und der großen Liberalen, das schweigende Zusammenspiel der Geister von links und rechts, die Vereinigung der Eliten gegen die Trägheitsgesetze der Massengesellschaft. Ich werde die alte Geheimpolitik wiederherstellen, dachte de Gaulle. Die Politik, die seinem Mann erlaubt, ein Charakter zu bleiben. Und deshalb muss Mendès-France mich bekämpfen. Denn Mendès-France will nicht das Geheimnis, sondern die Freiheit. Er weiß genau, dass im Innern des Geheimnisses das Gesetz ist, das niemals sich wandelnde Gesetz des Ewigen, das Lothringer Kreuz. So wie ich weiß, dass im innersten Kern des Gedankens der Freiheit die Anarchie lebt, der Augenblick, in dem das Gesetz zerstört wird. Prometheus, der das Feuer vom Himmel holt. In einer Stunde wie dieser, dachte Malraux, muss das Unmögliche geschehen. Das Unvereinbare muss vereint werden, so wie diese Deutschen es an ihrem 20. Juli 1944 vereint haben. Nur, dass die Deutschen das Unmögliche zu spät getan haben. Wir Franzosen werden es zur rechten Zeit tun. Dies wird meine historische Aufgabe sein. Ich werde die Eliten der Freiheit in das Lager der konservativen Macht führen, ehe das Nichts die Freiheit und die Macht überwältigt. In ein Gespräch über die taktischen Schritte der nächsten Tage vertieft, hingen der Dichter und der General ihren Träumen nach. Gegen 23 Uhr brach de Gaulle auf und erreichte seinen Landsitz Colombey-les-Deux-Églises nach Mitternacht, am 30. Mai um 1.47 Uhr. Sehr leise das Geräusch, das die Seine macht, während sie sich an den Pfeilern des Pont erfreibt. Eine benachbarte Kirchturmuhr schlug halb elf. Ein Bahnhof, Verneuil-l'Étang. Durch das geöffnete Zugfenster die Vogelstimmen glockenhaft über den verwunschenen Teichen. Einige Taxis fuhren saumselig vorbei und die Dromedare waren noch nicht alle heimgekehrt. Limonadenkiosk im weißen Licht unter den schwarzen Stämmen des Tuileriengartens. In der Ferne konnte man den Präsidenten der Republik bemerken, der mit einer Taucherausrüstung bekleidet war. Ihn begleitete der König von Griechenland, der so jung zu sein schien, dass man Lust verspürte, ihn das Lesen lernen zu lassen. Der Komiker Jacques Tati öffnete das Fenster seiner Wohnung und richtete seinen Rasierspiegel so, dass der Reflex der runden Scheibe auf den Käfig eines Kanarienvogels ein Stockwerk tiefer fiel. Der Vogel begann zu singen. Die Astralaugen des toten Taschisten Wolfs besichtigten die japanischen Mardahar-Pinsel im Geschäft von Saint-Hélier, Ecke Rue Bonaparte und Quai Voltaire. Eine junge Hetäre folgte ihnen und bot ihnen ihre Dienste an. Ein Sekretär des Präsidenten der Republik öffnete einen Brief der Witwe des gefolterten Mathematikers Oda. Es regnete Handschuhe, die von einem scharfen Novemberwind davongetragen wurden. Pierre? Ja. Ich weiß, was du jetzt denkst. Nein, davon hast du keine Ahnung. Doch. Du denkst, dass du Schluss machen wirst. Ich habe es nicht gern, wenn du in meine Gedanken kriechst, Solange. Ich kann nicht aufhören zu denken, bloß weil es dir nicht passt. Man sollte aber aufhören können zu denken. Das sagst ausgerechnet du. Bin ich vielleicht ein starker Denker? Du bist intelligent und intensiv, Pierre. Danke. Ich bin augenblicklich nicht in Stimmung, dir deine Liebeserklärung zurückzugeben. Es war keine Liebeserklärung, es war einfach eine Feststellung. Ich liebe dich gar nicht. Habe ich dir jemals gesagt, dass ich dich liebe? Nein, aber du machst gern die Liebe mit mir, oder irre ich mich? Ich finde dich angenehm. Du bist taktvoll und klug. Und ich mag an dir, dass du nicht aufhören kannst zu denken. Nicht einmal im Bett. Würdest du mich lieben, wenn ich in gewissen Momenten nicht mehr denken würde? Vielleicht. In Zukunft werde ich dir diesen Gefallen tun. Gehört das auch zu deinem Programm? Willst du in diesem Ton weitermachen? Ja, noch ein paar Minuten, wenn es dich nicht stört. Warum? Weil ich dich nicht mag, wenn du nicht intelligent bist, Pierre. Du bist heute Abend nicht intelligent. Du gibst also Fayard recht. Siehst du, wie dumm du bist? Nein, natürlich ist Fayard ein Opportunist. Aber flüchten, nur weil es die Fayards gibt. Gut, nennen wir es also Flucht. Obwohl es ein falsches Wort ist für das, was ich tun werde, weil mir plötzlich die Schuppen von den Augen gefallen sind. Du meinst, weil in deiner Leitung plötzlich Kurzschluss ist? Deine Duschen sind nicht immer sehr charmant, Solange. Ich bin Pariserin. Wir sprechen nicht so wie die Leute aus Bordeaux, die Helden der Gascogne. Also gut, ich werde so nüchtern sprechen wie möglich. Ich werde dir einfach eine Rechnung aufmachen. Dein Programm? Meine Konsequenz. Ich stelle dir 3 Fragen. Ich bin gespannt. Kann man mit den Kommunisten gehen? Nein. Mit der Gaulle? Nein. Mit den Fayards? Nein. Da es nur diese 3 Möglichkeiten gibt, steigt man aus. Das ist es, was du Flucht nennst. Es ist mein Programm. Ich flüchte nicht, ich steige einfach aus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Welche? Du könntest Pierre Grange bleiben. Ein Mann, der denkt und ausspricht, was er denkt. Aussprechen, was ich denke. Ich kann nicht einmal eine Liste veröffentlichen. Eine notwendige Information geben. Es würde völlig genügen, zu denken und zu sprechen. Zum Beispiel mit Fayard. Würde ich damit etwas ändern können? Nein. Also. Ich denke an die Anekdote von Picasso. Er sagte, wenn er seine Bilder gleich nach dem Malen in Kisten verpackte, würden sie die gleiche Wirkung haben wie an den Wänden von Ausstellungen. Gut, ich werde meine Gedanken in Zukunft in Kisten verpacken. Obwohl sie sicher nicht so wertvoll sind wie Guernica. Vielleicht würde es schon genügen, wenn du sie mir sagtest. Genau das habe ich vor. Wir werden zusammen am Strand von Lacanau meine wertvollen Gedanken in Kisten verpacken, die dort angespült werden. Wo? In Lacanau-Sien, nördlich von Arcachon am Atlantik. Aha, bei Bordeaux. Der geschlagene Held der Gascogne kehrt in seine Heimat zurück. Lacanau hat die größte Düne Frankreichs. Der Strand ist bei Ebbe 1 bis 2 Kilometer breit. Man muss sich beeilen, wenn man draußen ist und die Flut kommt. Und es ist kilometerweit ganz einsam. Du wirst das braunste Mädchen von Lacanau sein. Du musst den letzten Satz in den Konjunktiv setzen. Warum? Weil ich nicht mitkommen kann. Ich habe keine Zeit. Ich habe mindestens noch bis Mitte Juli an den Aufträgen für mein Jahr zu arbeiten. Könntest du das nicht in Lacanau tun? Ich fürchte, mir fällt in Lacanau nichts ein. Das ist nicht der Grund. Du hast recht, es ist nicht der Grund. Ich habe einfach keine Lust, dir zuzusehen, wie du die Rolle des geschlagenen Löwen spielst, der seine Wunden leckt. Wovon willst du eigentlich leben? Ich werde meinen Vater anpumpen. Das hast du noch nie getan. Aber jetzt werde ich es tun. Armer Pierre, du bist wirklich angeschlagen. Aber ich eigne mich nicht zur Krankenpflegerin. Ich liebe dich, wenn du intelligent und intensiv bist. Wenn du nicht aufhörst zu denken und zu sagen, was du denkst. Also liebst du mich doch. Habe ich das gesagt? Gerade eben. Ich muss mich versprochen haben. Übrigens, vielleicht gibt es einen Grund, warum auch ich möchte, dass du nach Lacanau gehst. Wenn es stimmt, was Fayard gesagt hat, von der Gefahr, in der du dich befindest, dann wäre es gut, irgendwo hinzugehen, wo dich niemand vermutet. Ich habe ein bisschen Angst um dich, Pierre. Komm, gehen wir. Sie machen schon die Lichter aus. Sie erwarten die Polizei. Ob die Polizei es wagen wird, auf die Leute hier einzuschlagen? Sie muss es, wenn sie die Straße räumen soll. Und sie wird den Befehl dazu haben. Es ist ein Skandal. Ach, ich könnte... Du wirst es dir abgewöhnen müssen, empört zu sein. Es passt nicht mehr in dein Programm. Du musst jetzt so taub und leer sein wollen wie eine Muschel am Strand von Lacanau. Du hast recht. Aber wenn es mir nicht gelingt... Nimm für alle Fälle ein Retourbillett. Hübsch dein Pariser Zynismus, Solange. Oh Himmel, begreif doch, wie ich mich freuen würde, wenn du wieder zurückkämst, Pierre. Die Leute von Saint-Germain-des-Prés umringten die Autos, die Algerie Française hupten, aber sie wurden nicht tätlich gegen die Insassen, sondern sie begannen, mit ihnen zu diskutieren. Sie schrien und lachten. Der Boulevard war von Menschen überströmt. Ich stand dort, wo die schmale, dunkle Rue Dragon einmündet und konnte von meinem Platz aus den Tisch beobachten, an dem Pierre und Solange saßen. Ich sah, wie die Lichter des De Magot, des Flore, des Royal Saint-Germain, der Brasserie Lippe und des Calvé gelöscht wurden. Und ich dachte, hoffentlich bleiben Pierre und Solange nicht zu lange sitzen, sonst sind sie nachher in der Frontlinie. Ich atmete auf, als sie sich endlich erhoben. Es war ein paar Minuten nach 12. Ziemlich genau zur gleichen Zeit muss der Algerier seinen Platz vor dem Café an der Rue Mange verlassen haben. Das Café machte spätestens Mitternacht zu, weil so spät in jener Gegend nichts mehr los war. Der Cafetier wird den Kerl um 12 Uhr einfach hinausgeschmissen haben, wenn er nicht von selber gegangen ist. Der Algerier hat bis dahin genug Zeit gehabt, sich einen günstigen neuen Standplatz zu wählen. Während Pierre und Solange schräg über den Boulevard Saint-Germain zu mir herüberkamen, sich durch die Massen drängend, muss der Algerier die menschenleere Kreuzung Rue Mange, Rue Cardinal Lemoine überquert und sich in den ganz in Schatten getauchten Ladeneingang der Metzgerei gestellt haben, die sich direkt neben dem Eingang der Metrostation befindet. Jeder, der aus der Metro kommend in die Rue de Boulanger will, muss an dieser Metzgerei vorbei. Ich verlor Pierre und Solange aus den Augen, aber nach ein paar Minuten tauchten sie vor mir auf. Pierre hielt Solange an der Hand, um sie in dem Gewühl nicht zu verlieren. Das wirkt ein bisschen rührend, denn Solange ist eigentlich nicht der Typ Frau, der an der Hand gehalten werden muss. Sie ist von sportlicher Eleganz und verdient ziemlich viel Geld mit ihren ausgezeichneten Stoffentwürfen für Manjar. Aber ich bemerkte, dass die beiden nur zögernd ihre Hände trennten, als sie schließlich neben mir auf dem Trottoir standen. In diesem Augenblick kam die Polizei. Eine Eskadre von mindestens 300 Schaften in großen grauen Mannschaftswagen, in Jeeps, von Motorrädern umflitzt. Das Geschwader stoppte und in der sekundenlangen Stille hörte man das Klirren von Eisen und Glas, mit dem ein Jeep auf dem vor ihm haltenden Mannschaftswagen auffuhr. Ein vielstimmiger Schrei des Hohns folgte aus den Massen, die auf die Gehsteige drängten. Die Brigade fuhr langsam weiter, kreist in einer fächerförmigen Bewegung von uhrenhafter Präzision über dem Place Saint-Germain-des-Prés, rollte aus und rastet in den drei Seitenstraßen ein. Die beiden letzten Wagen hielten auf der Mitte der Kreuzung und entließen aus ihrem Inneren eine Schar von Marionetten in Ledergamaschen und Käppis, die nach Reglement ausschwärmten und ihre Holzknüttel wirbeln ließen. Die berühmte, genau exerzierte Attacke der Pariser Polizei. Ich sah sie nur noch verwischt, denn der ganze Boulevard hatte in einer einzigen hypnotisierten Bewegung zu laufen begonnen. Ich konnte gerade noch verhindern, dass wir mitgerissen wurden. Ich zog Pierre und Solange schnell in den finsteren Schacht der Rue Dragon, wir liefen ein Stück in sie hinein, hielten an und wandten uns um. Im Ausschnitt der Gassenmündung sahen wir die Vorbeiflüchtenden, aber nicht die Polizei. Sie führte, wie ich schätzte, ihren Angriff sicherlich nicht tiefer als 30 Meter in den Boulevard hinein. Ihr genügte die konzentrierte Bewegung in einem kleinen Raum, um eine zentrifugal zerstreuende Wirkung auszuüben. »Sandkastenspiele«, sagte ich zu Pierre. »Mit preußischer Kühle beobachtet«, sagte eine Stimme neben uns. »Ja, aber es handelt sich um Pariser Stabsarbeit«, erwiderte ich und reichte Jacques Mondello, dem Philosophen, die Hand. Mondello stand unter der Türe seiner kleinen Buchhandlung in der Rue Dragon. Der Laden war dunkel. Nur im Hintergrund brannte eine kleine Lampe unter einem grünen Glasschirm. »Kommt herein«, sagte Mondello. und wir traten ein und setzten uns an den quadratischen Tisch vor die bis an die Decke reichenden Bücherregale. Dem Fenster gegenüber erblickte ich im ungewissen Licht der Nacht die schmutzig weiße Wand des Verlages, der während des Krieges illegal die Schriften von Éluard und Vercors gedruckt hatte und der jetzt die Bücher von Samuel Beckett und Alain Robbe-Grillet und das nun verbotene Buch des gefolterten Henri Alec herausbrachte. Mondello bemerkte sogleich, was ich vorher im Dumagot nicht gespürt hatte, dass Pierre stumm war. Sie sprachen eine Weile miteinander, ehe uns die Unruhe und die Müdigkeit wieder nach draußen trieben. Vielleicht war der einzige Mensch, der in jener Nacht nicht unruhig und müde war, der junge Algerier. Bewegungslos lehnte er im Schattenschwarz an der Türe der Metzgerei neben dem Metroeingang und wartete. Ehe er in seinem Bett im Schlafzimmer zu Colombey-les-Deux-Églises einschlief, dachte der lange alte General noch einmal an die Pforte des Élysée-Palastes, das nur für Staatsoberhäupter bestimmte Tor, das er sich hatte öffnen lassen, weil er an die Macht des Zeremoniells glaubte, an die magische Wirkung von Riten, an die Suggestion von Gesten. Er pflegte vor den Massen seine langen Arme in einer großen, feierlichen, langsamen Gebärde über seinem Kopf auszustrecken. Dadurch wurde er noch größer, als er ohnehin war. »Sie mögen mich ruhig Giraffe nennen«, dachte er, »das Tier, das hoch über der Steppe steht.« Befriedigt dachte er an das Schauspiel, das ihm dargebracht worden war. Die Zeremonie des vollendeten Staatsstreichs, der sich in glänzenden Ringen, konzentrisch von der Peripherie her, dem Mittelpunkt Paris näherte, in dem er, de Gaulle, stand, unbewegt. Er rührte keinen Finger, aber dennoch war es sein Staatsstreich, würdig seiner Gedanken und Vorstellungen. Auch ein Coup d'État hatte seine besondere Art von Ästhetik, die sogar die Gegner bewunderten, auch wenn sie vielleicht nicht die Metapher von den konzentrischen Kreisen gebrauchten, sondern von einer Schlinge sprachen, die um den Hals der Republik gelegt worden war. Sie vergaßen dabei nur, dass er de Gaulle die Republik war. Er würde keine Schlinge zuziehen. »Ich bin der Felsen der Legitimität, nicht der Henker der Freiheit«, dachte er pathetisch. Und dann taktisch: »Ich werde Tranquier und Tommaso an die Front schicken, damit ich Savin-Schreibers Blatt verbieten kann, wenn es die Armee beleidigt. Ich werde mit den Faktionen, mit der Liga und den Hugenotten spielen wie mit Bällen. Ich werde die Kapitalgruppen hinter Mendes France mit den Kapitalgruppen hinter Renault fusionieren. Das Kapital hat eine einzige Ehre, das Interesse. Ich werde es an seinem Interesse packen wie einen Soldaten am Portepee.« Etwas unbehaglich dachte er an seine eigenen Interessen. Das Kapital seiner Familie lag in Beteiligungen an algerischen Banken. Er wusste, dass das Geld die einzige Macht war, die ein König in Frankreich zu fürchten hatte. Aber wenn man dieses Prinzip änderte, traten andere Mächte an die Stelle der Macht des Geldes. Der Terror einer Ideologie zum Beispiel. Der General de Gaulle wusste in jener Nacht noch nicht, dass vielleicht um die gleiche Stunde ein großer und guter Mann, der nichts von der notwendigen Ästhetik des Staatsstreichs geahnt hatte, in Budapest sein Todesurteil empfing. La Canoë Océan. Die Wellen, die Herzmuscheln, die Sandkristalle, der wehende Wind. Selbst wenn heute nicht klar vor Augen steht, für was man sich schlagen muss, so wissen wir doch ohne jeden möglichen Zweifel, gegen wen nicht zu kämpfen unmöglich ist. Unmöglich. Und von heute an. Das Ultramarinblau des Meeres und die helle Lasur des Himmels, Whiskyflaschen und Vasen aus Atlantis an den Strand geworfen. Sich gleich zu schlagen oder sich später zu schlagen. Das ist die einzige Alternative, die denen offen steht, die sich vor den Befehlen der Legionäre nicht beugen können. Krebsgerippe, der Tod, geäderte Kiesel, das Schweigen, das papierene Rauschen der Wogen, die Unendlichkeit. Die Zukunft beginnt heute. Ich bewundere Ihren Glauben an das, was die Leute Ihnen über Demokratie erzählt haben, Pierre. Ich hätte Sie für klüger gehalten. Die Funktion der Öffentlichkeit, nicht wahr? die reinigende Macht der Presse. Hm? Man veröffentlicht einen Missstand, schon ist er nur noch halb so misslich. Zumindest hat derjenige, der ihn veröffentlicht, sein Gewissen gereinigt. Er kann sich mit dem nächsten Missstand beschäftigen. Angenommen, Fayard würde meine Liste veröffentlichen. So hätte das doch eine Wirkung. Ja, de Gaulle wäre vielleicht, Pierre, gezwungen, ein paar Erklärungen abzugeben. Ihre Liste und seine Erklärungen. Sie und de Gaulle hätten den Umfang historischer Dokumente um ein paar nicht sehr wichtige Seiten vermehrt. Wäre es nicht möglich, Mondello, dass meine Liste die Republik sehr wirksam warnen würde? Wenn man nachweist, dass de Gaulle ein Putschist ist, lässt dann... Lässt sich der Präsident der Republik vielleicht dazu bewegen, de Gaulle nicht die Regierungsbildung anzuvertrauen, nicht wahr? Es wäre logisch. Und Sie in der Rolle des David, der Goliath gefällt hat. Sie können mir heute Nacht keine Illusion mehr nehmen, Mondello. Aber spielen wir die Idee einmal durch. Also gut, ich bin David. Meine Schleuder sollte eigentlich wirksam sein. Jetzt habe ich Sie da, wohin ich Sie haben will. Wissen Sie, worin der Unterschied zwischen Ihnen und David besteht? Erklären Sie ihn mir. David hat eine wirkliche Schleuder gebraucht. Während Sie einen Artikel veröffentlichen wollen, der nachweist, wie böse Goliath ist. Aber der Artikel ist meine Schleuder. Das ist Ihr Trugschluss. Er ist nichts als ein Stück Literatur. Diese Art Literatur, die Literatur als Presse, hat eine gewisse Berechtigung, solange sich die Mächte im Gleichgewicht befinden. Oder wenn die Demokratie sich entwickelt, Sola im Fall Dreyfus. Aber wenn die Politik in den Raum der reinen Macht tritt, ist es aus damit. Dann ist die Presse und ihre Literatur nur noch eine Fußnote zu den Prämissen der Macht. Sie, Pierre, sind ein Opfer gewisser falscher Lehren über die Demokratie. Zu diesen Irrlehren gehört der Glaube an die Presse und an die unmittelbare Wirkung der Literatur. Man hat ihnen gesagt, Freiheit sei identisch mit Pressefreiheit. Und ist das vielleicht nicht wahr? Es ist eine Illusion, mit der man Gutgläubige täuscht und sie veranlasst zu schreiben und zu lesen, anstatt zu handeln. Selbst wenn ein Gegner vor ihnen auftaucht, für den Worte wie Freiheit, Schreiben und Lesen überhaupt nicht existieren. Man delegiert das, was man zu tun hätte, an die Presse. Handeln, das bedeutet, irgendwo fließen Lettern aus einer Setzmaschine. Ich danke Ihnen, Mondello. Sie befreien mich von meiner letzten Hemmung. Hemmung? Wovor? Ich steige aus. Ich habe es vorhin schon Solange mitgeteilt. Was? Sie wollen jetzt kneifen, Pierre? Sie überzeugen mich doch selbst von der Nutzlosigkeit alles dessen, was ich bisher gedacht habe. Oder nicht? Aber doch nur, damit Sie sich überlegen, ob nicht etwas getan werden könnte, das Sinn hat. Es gibt nichts dergleichen. Wir leben in einer Welt der falschen Alternativen. Ich kann keine der Fraktionen wählen, die heute miteinander kämpfen, auch nicht das kleinere Übel. Das kleinere Übel ist für mich das größte. Ich gebe zu, dass ich bis heute Abend an eine dritte Kraft geglaubt habe. Die Öffentlichkeit. Sie haben mir diese Illusion genommen. Ihre Rechnung geht sauber auf, Pierre. Eine Spur zu sauber. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Ihnen mein Resultat nicht passt. Sie wischen den Rest aus, der übrig bleibt. Welchen Rest? Das Böse, Pierre. Sie haben ganz vergessen, dass das Unrecht übrig bleibt, auch wenn Sie aussteigen. Sie können einfach weggehen, niemand hält Sie auf. Aber irgendein Alec wird weiter gefoltert werden. Vergessen Sie es nicht, dort, wo Sie sich aufhalten werden. Herrgott, Mondello, ich gehe doch, weil ich das Unrecht nicht ändern kann. Sie können es, Sie treffen es doch überall an. Gerade Sie haben eine besondere Begabung dafür, überall auf die Brutalität zu stoßen. Ich frage Sie, Pierre Grange, warum haben Sie Léon Delbecq in Algier nicht mit dem Revolver in der Hand gestellt? Sie sind Reserveoffizier, Sie wissen, mit Waffen umzugehen. Ah, das ist es, worauf Sie hinaus wollen. Allerdings. Und statt das Nächstliegende zu tun, haben Sie eine Liste angefertigt. Und weil man sie Ihnen nicht abnimmt, bricht für Sie eine Welt zusammen. Oh, ich vergaß. Mondello, der Philosoph der direkten Aktion. Leider bin ich kein Anhänger des individuellen Terrors. Ja, Sie kapitulieren lieber vor dem großen allgemeinen Terror. Sie meinen also, man muss töten können, wenn man dem Unrecht begegnet? Ja, natürlich. Heißt das nicht, die Kette des Unrechts verlängern? Machen Sie sich keine Sorgen um das Unrecht, es bleibt ewig. Aber Sie können es manchmal unterbrechen, die Kette zerreißen, sodass es eine Weile dauert, bis sie wieder geschweißt wird. Ich fürchte, unsere Unterhaltung wird zu abstrakt. Ich spreche jetzt von mir. Ich habe eine Weile an die Kraft des Wortes geglaubt. Es war ein Irrtum, ich gebe es zu, aber töten kann ich nicht. Jetzt wissen Sie, warum ich weggehe, Mondello. Und wenn man Sie in die Zelle führte, in der Alec gefoltert wird, könnten Sie auch dann nicht auf die Folterknechte schießen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich achte Ihren Entschluss, Pierre. Vielleicht ist es gut für Sie, wenn Sie eine Weile fortgehen, um zu erkennen, dass Freiheit nicht bedeutet, irgendeine Ideologie wählen zu können, sondern das Unrecht zu zerreißen, wo immer man es trifft. Und woran erkennt man es? Man erkennt es immer und sofort. Verlassen Sie sich darauf. Es gibt ein ganz sicheres Erkennungszeichen des Unrechts. Dort, wo nichts mehr Sie auffordert zu schreiben, wo nur noch ein einziger Gedanke Sie beherrscht, zu handeln. Nichts als zu handeln. Dort ist es, wo das Böse herrscht. Mondello, geben Sie der Literatur denn gar keine Chance mehr? Nicht der Literatur, die Sie meinen, Pierre. Jener Sekundärliteratur, die sich für die Geschichte selbst hält, weil sie sich aufregt und diskutiert. Sie ist nur ein Symptom, weiter nichts. Große Literatur tut etwas anderes. Sie bereitet lange und langsame Entwicklungen vor. Sie streut in ein paar Gedanken und ein paar Formen Samen aus, die die Welt erneuern und sie an etwas Altes erinnern. Augustinus hat es getan, Pascal, Spinoza, Marx, Kafka. Ja, ja, nehmen Sie den Schlag ans Hoftor. Diese wenigen Seiten Prosa nehmen keinen Einfluss auf die Zeit, aber sie verändern die Welt. Ein paar Dinge sind absurd geworden, seitdem diese Geschichte unter uns ist. Es ist spät, Mondello. Ich muss gehen. Welche Bücher empfehlen Sie mir mitzunehmen in meine Klausur? Keine. Aber vergessen Sie nicht, Sie werden mich komisch finden. Vergessen Sie nicht, die Zeitungen zu lesen, Pierre. Nachdem wir Mondello verlassen hatten, gingen wir noch einmal zur Place Saint-Germain-des-Prés, auf dem die Polizei Cordons gebildet hatte. Jede halbe Stunde wurden die Absperrmannschaften abgelöst. Hinter den Cordons standen die Leute des Viertels in Massen und sahen zu, wie die Polizei die gaullistischen Autohupen zum Schweigen brachte, indem sie mit den Holzknütteln die Scheiben der Autos einschlug. Nach 2 Uhr bröckelte die stumm gewordene Demonstration ab. Die Polizei hatte sich zurückhaltend benommen. Sie war klug gewesen und hatte gewartet. Der Algerier stand noch immer im Ladeneingang des Metzgers Ecke Rue de Boulanger. Die fortschreitende Zeit gab ihm ein Problem auf. Pierre Grange konnte nun nicht mehr mit der Metro kommen, sondern nur noch zu Fuß oder mit dem Taxi. Wenn er mit dem Taxi kam, so würde er wahrscheinlich bis vor das Haus in der Rue de Boulanger fahren, in dem er wohnte. In diesem Falle hatte der Algerier umsonst gewartet, denn er konnte sich nicht vor das Haus stellen. Pierre würde ihn sehen, und ehe das Taxi fort war, konnte Pierre schon im Haus sein. Der Algerier konnte sich nicht entschließen, seinen Platz zu wechseln. Wir nahmen ein Taxi und setzten zuerst Solange vor ihrer Wohnung in der Rue d'Assas ab. Pierre und Solange küssten sich, aber Pierre ging nicht mit Solange hinauf. Wir fuhren den Jardin du Luxembourg und die Rue des Écoles entlang, die in die Rue Mange mündet. An der Kreuzung Rue Mange, Rue Cardinal Lemoine, klopfte Pierre an die Scheibe und wir stiegen aus. »Ich fahre nicht gern bis vors Haus«, sagte Pierre. Er hatte eine Abneigung gegen Conciergen und hasste es, kontrolliert zu werden. Wir bezahlten den Taxifahrer. Das Auto fuhr davon und wir standen einen Moment lang, schweigend, auf der völlig einsamen Kreuzung. 2.17 Uhr. Der lange alte General schlief. Das Geheimnis des Erfolgs der großen alten Staatsmänner ist sehr einfach. Sie schlafen leicht ein. Sie können überall und in jeder Situation leicht einschlafen, zu einem tiefen, kurzen und erquickenden Schlaf. Sie schlafen während Autofahrten, auf diplomatischen Konferenzen und in ihren Betten. Die Welt ist angefüllt mit schlafenden Staatsmännern. Die pfeifenden Geräusche des Morseapparats im Funkwagen der Polizeieskadre, wie Signale vom Mond. Aus Richtung Comédie Française ein Räuspern, wahrscheinlich von Racine. Ein Hund, der an den Sockel von Diderots Denkmal pisst. Geruch von Veilchen. Auf der völlig einsamen Kreuzung. Wir gingen über den von schwankendem elektrischem Licht, aber auch vom Mond beleuchteten Platz der Kreuzung auf die Ecke der Rue de Boulanger zu. Die Fenstergesimse zeichneten sich schwarz auf den Fassaden der grauen alten Häuser ab. Als wir an dem Eingang der Metrostation vorbeikamen, blickte ich den Treppenschacht hinab. Ich konnte die weißen Emailschilder mit dem Wort Poussé an den Türen lesen. Ich wusste, dass die Türen dunkelgrün waren. Um diese Stunde mussten sie geschlossen sein. Angefüllt mit schlafenden Staatsmännern. Der General erinnerte sich im Traum eines Wortes von Malraux. Die Sprache ihrer Reden und Memoiren, hatte Malraux zu ihm gesagt, ist wundervolles, altes, klassisches Französisch. Ihr Stil ist der Stil von Montesquieu. Jetzt wiederholte Malraux seine Worte im Traum des Generals, über dessen Gesicht ein Lächeln glitt. Sockel von Diderots Denkmalpiste. Geruch von Veilchen. Portillon automatique. Der süßliche Brodem in den Schächten. Carnets für den Hades. Die Eingänge im Jugendstil, von Guimet entworfen, Ranken aus Eisen. Donnernde Züge über den Styx hinter dem Portillon automatique. Dass die Türen dunkelgrün waren. Um diese Stunde mussten sie geschlossen sein. In diesem Augenblick brach der Algerier aus einer Deckung vor. Er hat sicher nicht damit gerechnet, dass Pierre einen Begleiter bei sich hatte, aber er musste den Überfall riskieren. Es war ein Glück für Pierre, dass ich in jener Nacht der Giraffe sein Gast war. Vielleicht habe ich den Algerier um einen Sekundenbruchteil früher gesehen als Pierre. Ich sah ihn, wie man einen Schatten sieht. Aber was nicht zu einem Schatten passte, war der matte Schein eines Gegenstandes, der, während ich Pierre zur Seite riss, in den Ärmel seiner Jacke fuhr und den Stoff mit einem kurzen, krachenden Geräusch aufriss, ehe er auf das Fleisch von Pierres Arm traf. Im Traum des Generals, über dessen Gesicht ein Lächeln glitt. Einer der Hunde des Generals stöhnte im Schlaf, wachte auf, gähnte und schlief gleich wieder ein. Die Hand des Generals glitt von der Bettdecke und hing eine Weile über der Kante des Bettes, bis sie sich wieder auf der Brust des Generals mit der anderen Hand zusammenfand, wie zu einem Gebet. Der General schlief immer, als wäre er aufgebahrt. Der König von Frankreich auf einem Katafalk. Aber noch schlief er nicht in der Kathedrale von Reims. Hinter dem Portillon automatique. Entscheiden Sie sich. Sie können die Faust ballen, wenn auch nur in der Tasche. Oder Sie können versuchen, die Frequenz des menschlichen Auges zu erweitern. Die Empörung oder eine neue Sorte Blau im Spektrum. Aber entscheiden Sie sich. Ein Geräusch aufriss, ehe er auf das Fleisch von Pierres Arm traf. Ich glaube, dass der Schmerz, den das Stilett in Pierres Oberarm verursachte, Pierre gerettet hat. Es riss ihn in eine scharfe und augenblickliche Bewusstheit, die ihn veranlasste, mit der rechten Hand nach dem Handgelenk des Algeriers zu greifen und es abzuknicken. Seine Faust pflückte das Stilett wie eine Frucht aus der geöffneten Handfläche des Algeriers, der in die Knie brach, als ihm Pierre das Messer mit einer Bewegung von automatischer und besinnungsloser Härte in die Brust stieß. Dann knickte er nach hinten um und stürzte über den Stufen der Metrotreppe zusammen. Er rutschte noch ein Stück nach unten, ehe er liegen blieb. Wir liefen hinab und blickten ihn an. Aber er war völlig stumm. In seinen weißen, gebrochenen Augen war ein Widerschein des Laternenlichts von der Straßenkreuzung. Pierre zog ihm das Messer aus dem Leib und warf es die Stufen hinab. Es schlug klirrend an die Türen der Metrostation. Dann gingen wir leise und eilig die Rue de Boulanger entlang bis zu Pierres Haus. Als ich ihm oben in seiner Wohnung den Arm verband, er blutete heftig, murmelte ich: das gekaufte, dreckige kleine Subjekt. Pierre sprach fast nichts. Aber gegen Morgen, als schon das trübe Licht eines Regentags über die Dächer der Île Saint-Louis kroch, die man von seiner Wohnung aus überblickt, sagte er: das war meine Liste nicht wert. Sein Gesicht war bleich, und als ich ihn ansah, wusste ich, dass er von Lacanau-Ossian oder wohin immer er ging, nicht mehr zurückkehren würde. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.